Die Wissenschaftler machten sich also auf die systematische Suche nach dem Glück in den Geschichten. Welchen Weg bestreiten die Helden, um glücklich zu werden, und welche Abgründe müssen sie dabei durchschreiten? Aus einer Stichprobe von über 1000 englischsprachigen Werken konnten folgende 6 archetypische Erzählformen extrapoliert werden. Erstens: Rakes to Riches, sinngemäß vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Figur startet emotional ganz unten und arbeitet sich nach oben zu einem großen Happy End. Viele klassische Erzählungen über sozialen Aufstieg folgen dieser Kurve, wie beispielsweise Bellamy von 1885 oder Oliver Twist von 1837. Allerdings muss der Aufstieg nicht an Status oder Klasse gebunden sein. Es kann sich auch um einen rein metaphorischen oder emotionalen handeln. Laut der semantischen Auswertung mittels der Glückswörter ist zum Beispiel Alice im Wunderland von 1865 prototypisch für diese Form. Alice startet buchstäblich ganz unten im Kaninchenbau und klettert so lange durch ihr Bewusstsein nach oben, bis sie erwacht. Ebenso gelten Kiplings Dschungelbuch von 1894 und Filme wie Täglich grüßt das Murmeltier von 1993 oder Die Verurteilten von 1994 als Geschichten über ein kontinuierliches Vorankommen und oder Wachsen. Fußnote: In dem Film und Täglich grüßt das Murmeltier und in Erzählungen, die einem Loop-Plot folgen, sind die Protagonisten in Zeitschleifen gefangen, in denen sich Situationen ständig wiederholen. Aufgrund dieser Form folgen die Geschichten trotz der Rückschläge strukturell einer aufsteigenden Kurve in Treppenform. Einerseits wird mit jeder neuen Schleife Wissen akkumuliert, andererseits können ohne Risiko und Verluste Fehler begangen werden. Selbst der Tod stellt keinen Tiefpunkt oder Rückschlag dar. Wenn die Protagonisten sterben, fangen sie einfach von vorne an. Die Kurve folgt somit mehr der erzählerischen Logik eines Videospiels, was zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen wie Age of Tomorrow und Source Code besonders deutlich wird. Trotz des stufenförmigen Anstiegs kann ein Loop-Film eine finale Auflösung aber auch verweigern, wie etwa der 2021 Oscar-nominierte Kurzfilm Two Distant Strangers von Taven Free. Darin wird der schwarze Protagonist jeden Tag aufs Neue von demselben weißen Polizisten umgebracht, egal was er tut, ohne Aussicht auf einen Ausweg. Die stufenförmige Kurve dieser Heldenreise hat als Parabel für die Unentrinnbarkeit von Polizeigewalt gegen Afroamerikanerinnen die Form einer unendlichen Penrose-Treppe. Ende der Fußnote.